Der Sprecher des Konsultativrates der Gläubigen Koreas nahm am 7. Oktober eine Stellung mit folgendem Inhalt. Vor kurzem beschloss die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye in der Umgebung der heiligen Städte von Won-Buddhismus, das amerikanische Raketenabwehrsystem THAAD, Herd der Aggression und des Krieges, zu stationieren. Dagegen protestieren die Gläubigen Südkoreas. Die friedliche Vereinigung der Gläubigen Südkoreas, zu der 7 Religionsvereine Südkoreas gehören, veröffentlichte die Protesterklärung unter der Überschrift »Auf der heiligen Stätte der Religion, die allererst den Frieden bevorzugt, darf keine Mordwaffe installiert werden. Die Religiösen, darunter Katholiken, Songyungan von Konfuzianismus, die Christen und Buddhisten, treten zusammen mit den Won-Buddhisten gegen die Aufstellung von THAAD ein, was Park Geun-hye forciert. In der Umgebung des Golfplatzes Songzu ist das Geburtshaus des zweiten Kirchenführers von Won-Buddhismus, eine der 4 heiligen Stätten des Won-Buddhismus in Südkorea. Immer und überall wurden die heiligen Religionsstätten als unantastbar betrachtet und auch das Glaubensbekenntnis der Religiösen und ihre Pilgerfahrt zur heiligen Stätte sind voneinander untrennbar. Das Vorhaben Park Geun-hyes, im Gebiet der heiligen Stätte der Religion das tödliche Raketenabwehrsystem THAAD zu stationieren, bedeutet die Repressalie gegen die Religion und die Unterdrückung des Glaubens und der Pilgerfahrt. Park Geun-hye übertrifft den faschistischen Charakter ihres Vaters, des berüchtigten Reformdiktators, sodass sie öffentliche Macht gegen die Religionseinrichtungen ausübt und sogar in die heilige Stätte Kriegsrüstungen einführt. Wenn man die verrückte Frau nicht zurückhält, werden die Gerechtigkeit und der Frieden erdrosselt und gerät unsere Nation in einen Atomkrieg. Alle Religiösen Südkoreas, die die Liebe, den Frieden und die Gerechtigkeit werthalten, sollen die THAAD-Stationierung durch Park Geun-hye, Kriecherin, Landesverräterin und Befangene in Konfrontation mit Landsleuten niemals zulassen und an dem Kampf für Abzug der US-Truppen, Hindernis für Aussöhnung und Geschlossenheit der Nation und für Frieden und Landesvereinigung aktiv teilnehmen.